Ihr hört den Sunday Service in Hamburg zu empfangen beim freien Sender Kombinat FSK und auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Die zweite Stunde hier gibt es die Konzerttipps für die kommenden zwei Wochen. Nächste Woche gibt es keine Konzerttipps, da gibt es hier den Jahresrückblick. Schon mal vormerken, letzter Sunday Service nicht nur für 2015, sondern letzter Sunday Service für immer sozusagen. Hier ist Feierabend nach 20 Jahren. Ich packe sozusagen meinen Koffer. Und jetzt nochmal Konzerttipps. Viel ist nicht los über Weihnachten, ist ja eigentlich jedes Jahr dasselbe. Am Montag, den 28.12., spielt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen im Knust, die Nachfolgeband von Superpunk. Haben auch eine neue Platte am Start, veröffentlicht die im Januar. Ich habe die aber noch nicht dabei, sondern habe eine ältere, die Gentleman-Spieler. Hier kommt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball am Sonntagnachmittag. Die Leute von früher waren oft fiese Typen, deutschnational und auch Antisemiten. Und ihnen missfiel das englische Spiel, sie wollten den Fußball verbieten. Die Leute von früher, sie turnten verbissen, sie waren freundlos und zornig und überhaupt sehr verkniffen. Vom Sport neuer Art, zu spielen im Park, wollten sie deshalb nichts wissen. Doch die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Das ist nur eine Mode und schnell vorbei, das sagten die Bürger um 19.03. Doch Arbeiterschüler und die Gentleman-Spieler, sie liebten die Fußlöbelei. Und die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Kosmopoliten, dabei sehr modern, das sah man in Deutschland damals nicht gern. Doch Fußball hat Stil, und es sang nicht viel, man konnte sich nicht gegen wehren. FC Bundesliga, First Vienna, Hamburger FC, Britannia, FC Victoria, FC Harmonia, FC Harmonia. Treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Die Gentleman-Spieler, ja, die Gentleman-Spieler. Die Gentleman-Spieler, ja, die Gentleman-Spieler. Die Gentleman-Spieler, ja, das war die Liga der gewöhnlichen Gentlemen live zu erleben. Am Montag, den 28. Dezember im Knust. Ich habe noch vergessen abzusagen oder anzusagen, wen wir hier gerade eben eigentlich gehört haben, bevor wir die Band aus Hamburg gerade am Start hatten. Das war Julia Holter, die lief hier zu Anfang, zu Beginn der zweiten Stunde. Vom Album Have You My Wilderness hörten wir ihren Song Betsy on the Roof. So, jetzt geht's aber weiter hier mit den Konzerttipps. Und zwar ebenfalls am Montag und am Dienstag findet statt, wie eigentlich jedes Jahr, im B-Movie das Ausklang-Festival. Ganz viele Gäste dabei, die ich alle natürlich nicht kenne. Avantgarde-Musik aus Europa, aus Japan und sonst irgendwo her. Unter anderem dabei auch Asmus Tietjens mit Dietrich von Euler Donnersberg. Und Asmus Tietjens habe ich auflegen hier mit seinem Schöne Dritte Welt. Das war Asmus Tietjens, der spielt live mit diversen anderen beim Ausklang-Festival und zwar am Montag, den 28.12. Am Dienstag, einen Tag darauf, geht es auch noch weiter, das Ganze live im B-Movie. Am Dienstag im Knust, zu Gast eigentlich jedes Jahr, kurz vor Jahresende, Bernd Begemann und die Befreiung, hier kommt er mit Die Tanzfläche braucht dich. Möglich wäre das, was geht, mit etwas Aktivität. Die Tanzfläche braucht dich, die Tanzfläche braucht dich, die Tanzfläche braucht dich und ich. Die Tanzfläche braucht dich, die Tanzfläche braucht dich, die Tanzfläche braucht dich und ich. Fantastisch zu sehen, wie du dich ganz dem Rhythmus gibst. Du machst ihnen Mut und sie tanzen im Kreis um dich. Die Jungs beweisen sich, wer vorerst nur tänzerisch. Die Tanzfläche braucht dich. Du wirbeltest furios, du gabst uns den Gnadenstoß. Doch wen wirst du wählen für den langsamen letzten Tanz? Wer wiegt dich dann so sanft unter dem Strahlenkranz? Tanzfläche braucht dich, behauptet hier zumindest Bernd Begemann. Das Ganze gibt es live zu erleben am Dienstag, den 29.12. im Knust. Dann noch ein Konzerttipp für Mittwoch, den 30.12. Im Nachtasyl spielt die Band Still in Search. Die kommen aus Hamburg, liefen hier auch schon mal vor einigen Wochen als Konzerttipp im Programm. Und ich habe sie hier nochmal auflegen mit ihrem Song Human in Bear. how we stray. Human Bear, Human in Bear hieß dieser Song von Still in Search. Die Band aus Hamburg gastiert am Mittwoch, den 30. Dezember im Nachtasyl. So viel zu den Konzerttipps hier an dieser Stelle vom Sunday Service. Ich mache weiter mit Musik, die ja irgendwie so im Herbst rauskam, und mit Want geht's weiter. Die haben ihr erstes Album auf Jack City veröffentlicht, gab schon mal eine Platte vorher, aber das Debüt für das Chicagoer Plattenlabel sozusagen. 1000 Days heißt das, und hier kommen Sie mit Ihrem Song Sleepy Dog. Brian Jonestown Massacre, Band um Adam Newcomb, der eigentlich aus den USA kommt. Nein, Anton Newcomb heißt er. Kommt aus den USA, wohnt aber seit einiger Zeit in Berlin und ja, ist dort auch sehr fleißig. Hat diverse Kollaborationen gehabt dieses Jahr und eine Platte aufgenommen. Jetzt gibt es nochmal ein Mini-Album. Thingy Wingy heißt das Ganze und wir hörten gerade den Song Get Some. Mit den Ephemerals und ihrem Album Chasing Ghosts geht's weiter. Ganz ruhige, ganz entspannte Musik hier mit ihrem Song Is This About You and Me? Again and again I'm being chased. Circular breathing, running in circles, no escape. My dreaming, same scene, never changed. Balaclava. diamonds and gates. Been reading the dreams say what your mind dancing today. Trapped door beneath me, I fall to my death, but I go away. This is about you. Thank you. gerade eben war Tommy Guerrero. Der kommt ja aus der Skater-Szene, macht aber seit Jahren auch sehr, sehr gute Musik. Perpetual heißt sein aktuelles Album. Das Ganze instrumental gehalten mit zumindest zum zweiten Teil des Albums sehr viel Surf und guten Einflüssen dabei. Eben gerade hörten wir den Song 211 oder 211, wie auch immer er das ausgesprochen haben möchte. Keine Ahnung. Die nächste Platte gibt es hier auf schöner 7-Inch und kommt von dem Label Metrohead Music. Künstler ist Alex an der Lütz und das Ganze nennt sich Unterwasserhahn, wenn es die A-Seite. Ich habe die B-Seite rausgesucht für euch. Schönste, langsame, entspannte Elektronik mit dem Landfluss. Nett gemacht. Alex an der Lütz hörten wir mit seinem Song Landfluss. Das Ganze gibt's auf 7-Inch. Also ihr braucht alle doch noch irgendwie einen Plattenspieler. Soll ja auch gerade ganz in sein. Und gibt auch wieder welche zu kaufen. Gab ja mal eine Zeit lang, glaube ich, wo es relativ wenig Firmen gab, Läden gab, die das hergestellt haben. Ich glaube, der Trend geht wieder in Richtung Vinyl und ja, Nadel sozusagen. Levantis als nächstes auch elektronisch unterwegs und auch ja, relativ entspannt. Auf dem Album Romantic Psychology One hören wir hier den Song, der fast 10 Minuten lang ist, Jamaican Greek Style. Thank you. Wundervoll gemacht gerade eben. Das waren die Tiny Ruins, damit Hamish Kilgore von einer EP oder Mini-Album. Da sind 7 Songs drauf. Hurtling Through heißt das Ganze, der Song Turn Around. Und die beiden Künstler oder die Band und der Hamish Kilgore, beide aus Neuseeland, können gerne mal öfters zusammen eine Kollaboration machen. Das klingt wirklich besser, als die Tiny Ruins solo sind. Und Hamish Kilgore ist ja auch jemand, der lange nichts mehr gemacht hat, der hier sicherlich ehemaliger Frontman von The Clean sehr gut aufgehoben ist bei dieser Band, die eigentlich bestimmt 1 oder 2 Generationen jünger sind als er, aber er hat da ein gutes Händchen bewiesen auf jeden Fall. Sandy Alex G. hat vor kurzem mit Beach Music eine neue Platte veröffentlicht. Darauf gibt es ziemlich wirren und netten Pop drauf zu hören. Hier kommt er mit Ready. Thank you. Well, are you ready tonight? I don't know, but I'll try. She came with me. She came with me. She came with me. She came with me. Say, oh.